Ein deutsches Märchen. Anansi und der Topf der Weisheit. Es war einmal in einem Dorf in Afrika, in einer Zeit, als die Menschheit das Feuer noch nicht entdeckt und das Rad nicht erfunden hatte, ein Engel namens Anansi. Anansi war der Sohn des mächtigen Königs des Himmels, Nayame. Anansi war sehr, sehr neugierig und mochte es, neue Dinge zu lernen. Das bemerkte auch sein Vater und so entschied er, dass es Zeit sei, ihm den Topf der Weisheit zu schenken. Anansi, mein Sohn, dein Streben nach Wissen freut mich. Ich habe beschlossen, dass ich dir diesen Topf der Weisheit geben will. Wow! Dieser Topf wird dir vieles im Leben beibringen. Aber denke stets daran, der Zweck der guten Weisheit ist es, sie weiterzugeben. Anansi, der vom Topf fasziniert war, hatte da nicht gut zugehört. Danke, Vater. Ich werde diesen Topf sicher aufbewahren und viel lernen. Im Laufe der Zeit lernte Anansi jeden Tag etwas Neues durch den Topf der Weisheit. Er versuchte jeden Tag etwas Neues zu schaffen. Schau, was ich gemacht habe, Vater. Großartig. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Warum teilst du diese Idee nicht mit den Dorfbewohnern? Das hier teilen? Auf keinen Fall! Das ist meine Schöpfung und niemand außer mir darf sie benutzen. Das machte Nayame Sorgen, aber er beschloss, nichts zu sagen und erst einmal abzuwarten. Nach ein paar Tagen lernte Anansi, wie man ein Feuer entzündet. Er war begeistert und schickte sofort einen Raben, der seinen Vater bat, in sein Zelt zu kommen. Als Nayame ankam, war sehr erfreut, das Feuer zu sehen. Vater, ich erschuf Feuer in meinem Zelt. Ich muss nicht mehr in der Dunkelheit leben und es muss nicht kalt sein. Ich kann mich jetzt mit Licht und Wärme umgeben. Nayame lächelte voller Stolz. Du weißt gar nicht, was du hier geschaffen hast, mein Sohn. Diese Entdeckung wird der Menschheit nützlich sein und ihr helfen. Du musst das sofort mit den Menschen teilen. Vater, ich allein habe mich angestrengt, das zu erfinden und zu entdecken. Glaubst du, ich möchte meine Weisheit mit den faulen Leuten des Dorfes teilen, die nichts gegen ihr Elend unternehmen? Nayame war verwundert über Anansis Worte. Er erkannte, dass er nicht länger schweigen durfte. Anansi, ich war sehr froh, dass der rechtmäßige Besitzer des Topfes der Weisheit mein lieber Sohn war. Ich habe jedoch festgestellt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Bitte gib mir den Topf zurück. Ich werde nach jemand anderem suchen, der bereit ist, seine Weisheit mit der Welt zu teilen. Dies machte Anansi sehr wütend. Er stand auf und sagte: Vater, ich habe den Topf an einem Ort versteckt, den du niemals finden wirst. Er ist weit weg von unserem Dorf. Nayame dachte eine Weile nach und sagte dann: Anansi, du hast es nicht verdient, unter den Menschen zu leben. Geh jetzt weg und komm erst dann zurück, wenn du deinen Fehler einsiehst. Und den Topf werde ich früher oder später schon finden. Als er das sagte, löste sich Nayame in Luft auf. Mein Vater kann nicht verstehen, dass die Menschen den Topf nicht verdienen. Ich werde dafür sorgen, dass ich ihn irgendwo so tief im Wald verstecke, dass niemand ihn je finden wird. Anansi nahm den Topf aus seinem Versteck und verließ das Haus. Mir allein gehört der Topf der Weisheit. Es gibt keinen Weg zurück. Anansi ging weit in den tiefen Wald. Er suchte wirklich überall nach dem richtigen Ort, um den Topf zu verstecken. Aber er fand nichts Passendes. Schon bald war er sehr müde und durstig. Oh, ich bin so durstig. Wo gibt es hier Wasser? Ist das ein Fluss? Ja, frisches, fließendes Wasser. Hier bin... Das Flussufer war steil und rutschig und Anansi fühlte sich hilflos. Er hatte Angst, dass der Topf runterfallen könnte und zerbrechen würde. Wie komme ich hier herunter? Das ist wirklich schwierig. In diesem Moment hörte Anansi ein Plätschern im Wasser. Er schaute zur Seite und sah ein kleines Kind, das ihn ansah und lächelte. Das Kind zog an einer Ranke, an die ein Topf aus Blättern gebunden war, und schöpfte Wasser aus dem Fluss. Langsam zog er den mit Wasser gefüllten Topf aus dem Fluss und gab ihn Anansi. Anansi war erfreut und schlang sofort das Wasser hinunter, da er sehr durstig war. Danke, kleiner Kerl. Kuku. Anansi legte den Kopf zurück. Interessant. Nun, danke nochmal. Ich muss jetzt gehen. Kuku. Keine Ursache. Anansi drehte sich um und fing an zu laufen. Nach einer Weile bemerkte er, dass der kleine Junge ihm folgte. Anansi gefiel es überhaupt nicht. Hey, warum folgst du mir? Kuku. Nein, kein Kuku. Du musst zu deinem Stamm zurückkehren. Kuku. Anansi seufzte und ging weiter. Der kleine Junge folgte ihm auch jetzt. Du scheinst ein kleiner, lästiger Mensch zu sein. Sie gingen weiter, bis Anansi einen riesigen Baum sah. Der Baum hatte zahlreiche Äste, die in alle Richtungen wiesen. Das war so ein Dickicht, dass es wie der perfekte Ort schien, um den Topf der Weisheit zu verstecken. Das scheint der perfekte Ort zu sein, um einen kostbaren Topf zu verstecken. Anansi beschloss, ihn zu besteigen. Er hielt den Topf in einer Hand und versuchte, den Baum mit der anderen zu fassen. Aber er rutschte wieder herunter und hatte Angst, den Topf fallen zu lassen. Der kleine Junge hatte sehr viel Spaß. Kuku! Was ist los? Anansi drehte sich zu dem Jungen um, der sich direkt neben dem Baum an einer Ranke festhielt. Er deutete auf den Topf und band einen Knoten in die Ranke. Kuku! Anansi war erfreut. Ah, das könnte tatsächlich funktionieren. Er ging zum Baum, pflückte die Ranke und tat genau das, was er vorgeschlagen hatte. Dann begann er seinen Aufstieg, während der kleine Junge zusah. Anansi kletterte hoch auf den Ast zum höchsten Teil des Baumes. Oh, endlich! Der beste Ort, um den Topf der Weisheit aufzubewahren. Niemand würde ihn jemals finden. Sogar dieser kleine Mensch kann ihn nicht sehen. Anansi schaute von dort herunter und sah, dass der kleine Junge Sandhaufen aufwarf und Umrisse auf den Sand malte, um einen Fluss zu zeichnen. Anansi starrte den Jungen weiter an. Er erkannte, dass es während seiner schwierigen Reise nicht der Topf war, der ihm geholfen hatte, sondern der kleine Junge. Es war ihm peinlich, wie töricht er gehandelt hatte. Wenn dieser kleine Mensch so schlau ist, auch ohne den Topf der Weisheit, frage ich mich, wozu die ganze Menschheit fähig sein muss. Sie braucht nur etwas Inspiration, etwas geteilte Weisheit. Anansi schaute auf den Topf und traf schließlich eine Entscheidung. Der einzige Zweck der guten Weisheit ist es, sie weiterzugeben. Ja, das hatte Vater gesagt. Anansi kam von dem Baum herunter und warf den Topf in den Fluss. Er zerbrach in den starken Strömungen des Flusses und all die Weisheit löste sich von ihm und bewegte sich in Richtung des Dorfes. Der kleine Junge war verwirrt. Kuku! Ja, ich weiß. Jetzt bringen wir dich nach Hause. Und so war Anansi, der Engel, endlich bereit, der Lehrer der Menschheit zu werden. Er brachte den Leuten bei, wie man ein Feuer entzündet, ein Rad baut und wie man Landwirtschaft betreibt. Er half allen und den kleinen Kindern erzählte er Geschichten. Gleichzeitig verbreitete sich das Wissen und die Weisheit, die aus dem Topf der Weisheit im Wasser gelöst wurde, auf der ganzen Welt unter den Menschen und machte viele von ihnen weiser, schlauer und bereitete ihnen den Weg, die mächtigste Spezie der Welt zu werden. Dank Anansi verbreitete sich Wissen und Weisheit weit darüber hinaus und lehrte verschiedene Menschen verschiedene Dinge. Deshalb hat niemand das ganze Wissen der Welt. Und deshalb teilen wir unser Wissen untereinander, wenn wir unsere Ideen austauschen. Wenn das ganze Wissen nur einer Person zur Verfügung gestanden hätte, hätte sich die Welt nie entwickelt. Genau wie eine Kerze nichts verliert, wenn sie eine andere Kerze anzündet, wächst das Wissen durch Teilen, nicht durch für sich behalten. Kuckuck!